Ja, und was hörst du jetzt so? Na Radio! Na Radio! Na Radio! Radio! Radio! Sagen Sie jetzt nichts. Pi Radio Verbund. In Berlin auf der 88,4 Megahertz und in Potsdam auf der 90,7. Pi Radio Verbund. Zusammen für ein freies Radio in Berlin. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radioaktiv Berlin hier im noch Pi Radio Verbund. Am Mikrofon begrüßt euch Markus. Heute in der Sendung. Wir haben das Jahr 2018, auch wenn es langsam zu Ende geht. Und dieses Jahr 2018 liegt 50 Jahre hinter dem Jahr 1968. Ein Jahr, was die Welt erschütterte, was in vielen Regionen der Welt zu Aufruhr, zu Widerstand gegen die herrschende Ordnung, gegen die Ausbeutung und die Weltordnung an sich führte. In einer Veranstaltungsreihe in der Lunte, in einem Infoladen in Neukölln, wird dieses Jahr im Augenblick besonders beobachtet und referiert ein Blick zurück nach vorn, wie es die Veranstalterinnen nennen, um zu schauen, welche Diskurse von 1968 auch heute noch fortwirken, Bestandteil von linken Kämpfen sind, von Befreiungsansätzen. Und in diesem Zusammenhang fand am 30. Oktober eine Veranstaltung über die Black Power Bewegung und vor allen Dingen auch die Black Panther Partei statt, die sich in der Zeit in den USA gebildet hatte und sehr, sehr aktiv war. Der gefangene Radiojournalist Mumia Abu-Jamal, der ja hier regelmäßig Bestandteil dieser Sendung ist, war in seiner Jugend ebenfalls Mitglied der Black Panther Partei und als deren Pressesprecher in Philadelphia aktiv. Und wir haben diese Veranstaltung mitgeschnitten vom Berliner Frimo-Mia-Bündnis zusammen mit Menschen aus der Lunte. Und das hört ihr heute. Die normalen Rubriken, zum Beispiel der Demo-Ticker, die Kolumne von Mumia oder auch die Veranstaltungshinweise entfallen. Allerdings nicht ohne einen Hinweis in eigener Sache, denn am Freitag, also diese Woche am Freitag, findet das große Solidaritätskonzert für die Freien Radios Berlin statt. Und zwar in Schöneberg. In der Roten Insel in der Mannsteinstraße 10. Verschiedene Bands spielen dort auf, unter anderem The Toilets, Smelly Family, Die Maske und auch Damsel in Distress. Es gibt DJs wie Laika oder DJ Shapur und vieles andere mehr. Also kommt in die Rote Insel in Schöneberg, unterstützt uns, die freien Radiomachenden hier in Berlin. Denn wir kriegen von niemand Förderung, wir zahlen alles selber, die Mieten für unsere Studios, das Equipment und das ist eine ganze Menge, wie ihr euch vorstellen könnt. Also kommt und helft uns, dieses freie Radiobetrieb hier für Berlin weiterzumachen. Am Freitag in Schöneberg in der Roten Insel ab 20 Uhr gehen die Türen auf. So, genug gequatscht, beziehungsweise jetzt quatschen andere. Ich übergebe an die Veranstaltung, wie gesagt, aufgenommen am 30. Oktober 2018 in Berlin-Neukölln in der Lunte. Gute Unterhaltung. Ja, ich begrüße euch recht herzlich hier für diese Veranstaltung. Mein Name ist Karl, ich bin von der Online-Zeitung Trend. Diese Veranstaltung ist hier die vierte schon in der Reihe, die sich mit 68 befasst. Ich würde mal sagen, die Veranstaltungen, die wir bisher gemacht haben, sind so konzipiert, dass man sagen kann, ein Blick zurück nach vorn. Also wir wollen ja nicht in Nostalgie schwelgen, wie toll das da war, kämpferisch und so weiter und so weiter, sondern wir wollten mit diesen Veranstaltungen bisher auf Spuren stoßen, die bis heute durchwirken. Ja, und so eine Spur wollen wir auch heute wieder aufnehmen. Nämlich es geht hier um die Frage der internationalen Solidarität, speziell gegenüber Bewegungen in anderen Erdteilen. Also wenn wir den Ausgangspunkt die 68er-Bewegung nehmen, dann fand sie eben nicht nur in der Bundesrepublik und West-Berlin statt, sondern also auch weltweit. Und ja, deswegen ist der Fokus sozusagen aus der Bundesrepublik rausgeguckt nach draußen. Das wollen wir heute so ein bisschen beleuchten. Der eigentliche Veranstalter ist hier die Mumia-Gruppe, Mumia-Soli-Kreis. Die werden hier den größten Beitrag sozusagen des heutigen Abends liefern. Ich habe nur übernommen, ein bisschen nochmal in die Geschichte zurückzublicken, um eben diese Spuren sichtbar zu machen, die bis heute durchschlagen. Ja, und dann würde ich jetzt einfach mit diesem kurzen Rückblick anfangen und an euch weitergeben und ihr stellt euch ja selber vor. Das ist von 1969 und zwar vom November 1969. Also das assoziiert man eigentlich schon nicht mehr mit 1968 und den Ereignissen, die unmittelbar 68 vorangingen. Ich möchte jetzt Folgendes aufzeigen, wie sich sozusagen das Verhältnis internationalistisch zu denken in Bezug auf eine revolutionäre Position einzunehmen, dieser Frau verändert hat in dieser Jugend- und Studentenbewegung. Also ich habe hier vor mir ein Bild, das kann ich nicht zeigen, das kennt aber fast jeder. Das zeigt also Leute am 2. Juni 1967 vor der Oper. Und wir hielten dort Transparente hoch, ich sage wir, weil ich selber an dem Abend vor der Oper war, wir hielten Transparente hoch, da stand drauf, nieder mit dem Schah oder Mörder raus aus der Bundesrepublik oder in Persien ist Diktatur. Also ganz bürgerlich-humanistisch, also klagten wir an, also das ist Unrecht, was dort geschieht. Und ganz im Geiste also dieser parlamentarischen Demokratie, in der wir hier erzogen waren, durch den Schutz US-amerikanischer Truppen. Also so wurde das uns in der Schule vermittelt. Wie konnte es dazu kommen, dass ein halbes Jahr später auf dem Vietnam-Kongress die zentrale Parole lautete, für den Sieg der vietnamesischen Revolution? Die Pflicht jedes Revolutionärs ist es, die Revolution zu machen. Also da war ja was sozusagen im Überbau in den Köpfen passiert. Wenn man also erst sagt, oh, das ist ein schlimmes System und das gefällt uns nicht, es muss so korrekt zugehen wie hier, dass man erkennt, also da gibt es Machtverhältnisse, das sind Klassenverhältnisse und so weiter. Da war die Ermordung des Benno Ohnesorgs, wenige Stunden nach diesem Foto, war tatsächlich ein Schlüsselereignis. Ja. Wir haben tatsächlich begonnen, die Verhältnisse anders zu interpretieren und dann auch anders wahrzunehmen. Und dieser Vietnamkongress 1968 bildete sozusagen eine Verpflichtung, den Kampf nicht so national borniert, wir wollen Gerechtigkeit in unserem Land, sondern uns zu verbünden mit den anderen kämpfenden Personen, Gruppen, Organisationen. Und im Hinblick auf die Entwicklung in den USA, übrigens der Kampf des Vietcong gegen den US-Imperialismus in Vietnam war unser gemeinsamer Transmissionsriemen, an dem wir alle hingen. Also da stimmten wir alle überein, egal welcher Couleur. Der Vietcong sollte siegen. In dieser Zeit gab es aber bereits Literatur über die Black Power Bewegung und auch über die Black Panther Party, die ja zu dem Zeitpunkt gegründet war. Und die erste Schrift stammt aus dem Jahr 1967, da sind Übersetzungen drin, die die Frau von Rudi Dutschke gemacht hatte und Rudi Dutschke hatte das Nachwort dazu geschrieben. Erschien im Oberbaum Verlag, das war an der Oberbaumbrücke so ein kleiner Laden, da lebten so ein paar durchgeknallte Studenten mit einer Druckmaschine und die hatten also so eine kleine Broschüre rausgegeben, da stand das alles drin. So. In München gründete sich zur gleichen Zeit der Tricon Verlag, der also schon vom Titel her zum Ausdruck brachte, also wir untersuchen die Kämpfe in der sogenannten Dritten Welt. Das wollen wir darstellen. Und 1968 erschien dieses Buch hier im Tricon Verlag, Now. Da sind Aufsätze drin von Genossen Stokely Carmichael, Red Brown und so weiter, also Personen aus dieser Bewegung. Und im Vorwort heißt es, und das möchte ich gerne zitieren, weil das widerspiegelt genau die Denkweise, die meisten von uns hatten. Die Ereignisse in den USA sind Teil eines sich über alle Kontinente ausbreitenden neuen Aufschwungs revolutionärer Kämpfe, zu denen die antikolonialen Befreiungsbewegungen der Fabienwelt und die vietnamesische Revolution ebenso gehören wie die sich immer weiter über Europa ausbreitende Studentenrevolte mit ihren ersten Echos in der Arbeiterklasse. Das Gemeinsame dieser Kämpfe ist, dass sie sich in fast allen Ländern spontan, nicht nur ohne Unterstützung, sondern oft sogar gegen den offenen Widerstand der bürokratisierten Arbeiterorganisationen entwickeln und weit über deren reformistische Ziele hinausgehen. Dieses Band, was also aus dem Vietnamkongress gebunden wurde, um uns der Krieg, also des Vietcong, der Befreiungskrieg in Vietnam, wurde abrupt im August 1968 zerbrochen durch den Einmarsch der Warschauer Pakt-Truppen in die sozialistische Tschechoslowakei. Dies führte zu einem ungeheuren Bruch in der Frage, was heißt internationale Solidarität. Die DKP, die sich im Monat darauf gründete, erklärte gleich als eines ihrer ersten Beschlüsse, das war ein Zeichen internationaler Solidarität. Der Einmarsch also des weltweit organisierten, militärisch ausgerüsteten Proletariats unter der Führung der Sowjetunion. Und das waren Positionen, die konnten wir nicht tragen. Also ich gehörte zu denen, die diese Position nicht mittragen konnten. Und das führte aber andererseits dazu, dass die Internationalismusarbeit also nicht erstmal so weiterentwickeln konnte, wie sie angefangen hatte, sondern dass andere Fragen in den Vordergrund rückten. Und eine dieser Fragen, die in den Vordergrund rückte, war, wie organisiert sich nun, nachdem der große APO-Block, also der Block der außerparlamentarischen Opposition, an dieser Frage gespalten war, wie organisiert sich der Teil weiter, der die Politik der DKP und SEW nicht teilte? Ja, und deswegen war das ganze Jahr 1969 bestimmt von der sogenannten Organisationsfrage. Und da gab es mal einen Entwurf, wie könnte die neue Organisation der revolutionären Kräfte der radikalen Linken aussehen. Und das habe ich hier auch nur für mich nochmal rausgezogen, in der Mitte ein Zentralkomitee. Und drumherum die ganz vielen arbeitenden Gruppen. Und dann ist Internationalismus, ist dann eine unter vielen Gruppen, weit hinter Justizkampagne, weit hinter revolutionäre Erziehung, weit hinter Betriebsarbeit, also war ziemlich aus dem Fokus geraten, 1969. Und dann liest man eben in der 883 diesen Artikel über die Black Panther, den Aufruf zu einem Teach-In. Und aus dem möchte ich abschließend zitieren, weil das dockt direkt an das, was ihr referiert. Am letzten Wochenende wurde für Westdeutschland und Westberlin ein Solidaritätskomitee für die Black Panther Party gegründet. Dieses Komitee entstand in Zusammenarbeit mit dem Zentralkomitee der Black Panther Party in Oakland. Das Komitee, ich mache es in Auszügen, ne? Das Komitee besteht aus 6 Genossen, 4 in Frankfurt und 2 in Westberlin. Die Adresse ist in Berlin Buchhandlung Karin Röhrbein, Ludwigstraße 4. Das Zentralkomitee der Partei hat dem Komitee, also das Zentralkomitee der Black Panther Party, hat dem Komitee folgende Aufgaben übertragen, also dem Komitee in der Bundesrepublik. Erstens Aufklärung über den Kampf der Partei und über den faschistischen Terror der herrschenden Klassen in den USA. Zweitens Agitation und Propaganda unter den in Deutschland stationierten GIs. Drittens materielle Unterstützung der Partei. Das wird jetzt neu erläutert, was es praktisch heißt, übergehe ich. Die für Mitte Dezember in den USA neue mit Moratoriumsdemonstrationen geplant sind, beginnen wir unsere Kampagne am Freitag, dem 12.12. mit einem Teach-In im Audimax der Technischen Universität Berlin 20 Uhr, auf dem 2 Mitglieder des Zentralkomitees der Black Panther Party ihre Einschätzung der Vietnam-Moratorien des nationalen Kampfes der unterdrückten Nationen in den USA und ihres Kampfes geben werden. Am Samstag, den 13.12., werden wir in Berlin eine Demonstration veranstalten. Die Kampagne wird am 21.12. in Frankfurt ihren vorläufigen Abschluss finden. Ich muss das jetzt hier kürzen. Um bestimmte Fehler internationalistischer Kampagnen der Vergangenheit in Berlin zu vermeiden, werden das Vietnam-Komitee Berlin und das Solidaritätskomitee Informationsmaterial bereitstellen, die Grundlagen einer Agitation in Berlin sein sollen. Wir werden dieses Material am Montag, dem 1.12. um 20 Uhr im Republikanischen Club vorlegen und mit den Gruppen diskutieren. Wir bitten besonders die Betriebsgruppen, also die APO hatte schon begonnen, sich in Betrieben so ein bisschen festzusetzen, Delegierte zu diesem Termin zu schicken. Unterschrieben Vietnam-Komitee Berlin, Solidaritätskomitee für die Black Panther Party. von der Frimomia Berlin-Gruppe. Ich mache mal die Einführung zu unserem Black Power-Vortrag. Ich habe vorhin überlegt, welches unserer zahlreichen Transparente ich aufhänge. Ich habe mich für das entschieden. Ihr seht da zwei Symbole aus der modernen Black Lives Matters-Bewegung, zwei Hashtags, die in den letzten Jahren sehr präsent waren. Ihr seht das durchgehende Problematik seit den 1960ern bis heute, die rassistische und oft tödliche Polizeigewalt, die Justiz, die überhaupt keinerlei Fairness oder Rechte für Leute ohne Geld zulässt. Und ihr seht die Frage der Gefangenen, die auch eine durchgehende Frage seit über 50 Jahren in den USA ist. Deswegen habe ich mich einfach mal entschieden, das ist eigentlich für den Anspruch dieser Veranstaltung ein ganz gutes Transparent, weil es eben ja, zeigt, dass eigentlich diese Bürgerrechtskämpfe, über die wir gleich reden werden, und das, was auch an revolutionären Bewegungen daraus entstanden ist, eine Kontinuität hat, die ja, bis in die Gegenwart hinein wirkt. Ganz aktuelles Beispiel, kommen wir in, ich glaube am 18. November machen wir nochmal eine Veranstaltung über den afroamerikanischen Journalisten Mumia Abu-Jamal. Ganz aktueller Bezug ist, es gibt immer noch aus dieser Black Power Bewegung unheimlich viele Gefangene. Jetzt, 50 Jahre später, sitzen immer noch Menschen im Knast. Sind gerade vor zwei Wochen ist wieder jemand rausgekommen, den ich in diesen Zusammenhang zählen würde. Und wir wollen das schon vorweg, aber das werden wir später bestimmt nochmal ausführlicher sagen, am 9. Dezember, das ist in knapp fünf Wochen, das ist ein Sonntag in knapp fünf Wochen, eine Kundgebung vor der US-Botschaft machen, in Solidarität mit Mumia Abu-Jamal und allen kämpfenden Gefangenen in den USA. Denn Mumia Abu-Jamal ist zwar nicht 1961 in den Knast gekommen, aber er ist einer der Protagonisten der Black Panther Party, der Black Power Bewegung damals in den USA. Und er ist genau deswegen, wegen seiner Arbeit damals und auch der kontinuierlichen Arbeit, die er in den Jahren danach gemacht hat, kriminalisiert worden und sitzt genau deswegen in Haft. Und das halt bis heute. Er wird am 9. Dezember seinen 37. Haftjahrestag haben. Und darüber reden wir vielleicht später noch ein paar Takte. Jetzt erstmal die Spurensuche, die wir aufnehmen wollen. Und fangen wir einfach mal an. Ich übergebe an dich, wa? Hey, Kopf hängen. Achso. Dann übergebe ich an dich. Ja, zur afroamerikanischen Geschichte in Nordamerika. Seit der Kolonialisierung und dem damit einhergehenden Völkermord an der ursprünglichen Bevölkerung. Allein in den ersten 20 Jahren nach Kolumbus' Landung wurden ca. 75 Millionen Indigene hingerichtet oder ermordet. Es waren europäische Monarchien, allen voran Spanien, Portugal, Holland, Frankreich und später auch England daran interessiert, große ökonomische Gewinne aus den neu entdeckten Gebieten zu ziehen. Durch die Abschaffung des Gemeineigentums der Allmende waren landlose, arme Bevölkerungsschichten zu TagelöhnerInnen in den europäischen Metropolen geworden, die nun durch Kriminalisierung versklavt und als Arbeitskräfte in der Karibik, Zentral- und Nordamerika eingesetzt werden konnten. Die Virginia Company hat sich zum Beispiel mit dieser Form der Versklavung englischer Landlose in der Frühphase einen Namen gemacht. Schnell jedoch wurde deutlich, dass der enorme Bedarf an den Arbeitskräften damit nicht gedeckt werden konnte. Gegen Ende des 16. Jahrhunderts begann das Zeitalter der Mittelpassage. Damit ist die systematische Entführung von Menschen aus dem westlichen und südlichen Afrika gemeint. Sklavenschiffe luden Hunderte von Gefangenen in Westafrika auf die Schiffe, um sie in die neuen amerikanischen Kolonien zu bringen. Viele überlebten schon diese Reisen unter Extrembedingungen nicht. Kranke wurden lebendig über Bord geworfen. In den Kolonien wurden die Überlebenden ihrer Identität und jeglicher Verfügung über ihr eigenes Leben komplett beraubt und mit äußerster Gewalt zumeist in der Landwirtschaft und Baumwollproduktion eingesetzt. Aufstände, die sofort einsetzten, wurden gerade von der britischen Krone mit äußerster Brutalität geahndet und niedergeschlagen. Auch die heute oft in Filmen dargestellten Piratenflotten sind keine zufällige oder romantische Episode der karibischen und nordamerikanischen Geschichte, sondern waren direkter Widerstand gegen eine europäische Macht, die alle Menschen brutal der Verwertungslogik unterordnete. Diese Piratenflotten waren multiethnisch und hatten urkommunistische Ausrichtung, gleiche Beuteanteile für alle, rückrufbare Hierarchien und auch für Frauen offen, von denen nicht wenige nach Londoner Piratenprozessinnen als Redeführerinnen oder Kapitäne hingerichtet wurden. Die Piraterie war für viele Menschen in den Amerikas zwischen 1650 und 1750 ein erfolgreicher Rückzugs- und Widerstandsmoment gegen die koloniale Gewaltherrschaft. Sie wurde mit militärischer Gewalt der Royal Navy schließlich vernichtet. Die Sklavenschiffe luden bei ihrer Ankunft in Amerika Produkte aus den Kolonien, brachten sie nach Europa. Bristol war über Jahrhunderte der zentrale Amerika-Hafen, luden dort neue Verpflegung und Waffen und fuhren erneut nach Afrika, um dort Sklaven zu entführen. Ja, alles in allem hat dieser organisierte Menschenraub über 300 Jahre lang angedauert und die ökonomische Grundlage der Monarchien sowie des erfolgreichen Bürgertums in Frankreich, Spanien, Portugal, Holland und im übergroßen Maße Englands gebildet. Der Aufstieg des British Empire ist untrennbar mit dem Abschnitt der Middle Passage verbunden. Es ist bis heute unklar, wie viele Menschen genau aus Afrika das mit ihrer Freiheit und ihrem Leben bezahlten. Halbwegs seriöse historische Schätzungen gehen jedoch von einer Zahl von über 10 Millionen Afrikanerinnen und Afrikanern aus, die von Europäern entführt und mit äußerster Gewalt bis zum Tod ausgebeutet wurden. Ihre Nachfahren in den USA sind die heutigen Afroamerikanerinnen und Amerikaner, die immerhin 12% der gesamten US-Bevölkerung stellen. Die Middle Passage und die Realität der Sklaverei sind bis heute scheinbar unauslöschbar in den sozialen Beziehungen der US-Gesellschaft manifestiert. Sowohl in den Bemühungen von Afroamerikanerinnen, endlich ihre Machtlosigkeit zu überwinden und gesellschaftlich teilnehmen zu können, als auch in der weißen Mehrheitsgesellschaft, die sich nicht damit abfinden will und alle möglichen Hebel in Bewegung setzt, um genau das zu verhindern, sind die fortgesetzten Anzeichen der andauernden Befreiungsbestrebungen der Minderheiten in den USA. Als Folge haben sich verschiedene Formen des Widerstands gebildet, die in manchen Epochen der jüngeren Geschichte bedeutende Erfolge erzielen konnten. Nach der offiziellen Abschaffung der Sklaverei 1865 wurde sie im 13. Verfassungszusatz sofort wieder eingeführt. Nur fand sie diesmal als staatlich verordnete Zwangsarbeit statt. Sogenannte spezielle Black Codes, also Strafkataloge, ausschließlich für Menschen mit dunkler Hautfarbe, sorgten dafür, dass bereits 15 Jahre später über die Hälfte aller zuvor freigelassenen AfroamerikanerInnen wieder in Unfreiheit und Zwangsarbeit lebten. Es fehlt hier die Zeit, die genauen Bedingungen darzustellen. Es sei jedoch angemerkt, dass die Industrialisierung und der enorme wirtschaftliche Aufschwung gerade des Südens der USA nach dem Bürgerkrieg, historisch die Reconstruction genannt, ohne die massenhafte Zwangsarbeit von afroamerikanischen Gefangenen und entrechteten asiatischen TagelöhnerInnen nicht möglich gewesen wäre. Der Kapitalismus in den USA hat sich seit seiner Gründung bis heute immer auf unbezahlte Zwangsarbeit im großen Umfang gestützt. Die moderne Gefängnisindustrie, in der heute ein Großteil der aktuell 2,3 Millionen Gefangenen Zwangsarbeit leistet und enorme Profite für viele Konzerne erarbeitet, ist die direkte Fortsetzung der Sklaverei. Lediglich unter anderem Namen. Natürlich hat es immer wieder Widerstand gegen diese Unterdrückung gegeben. Nach der erfolgreichen Abschaffung der offiziellen Sklaverei geht es nun bereits für über ein Jahrhundert um Empowerment, um die Möglichkeit für Afroamerikanerinnen und Afroamerikaner, ein Leben in Selbstbestimmung und gesellschaftlicher Teilhabe in den USA zu leben. Wir werden im Folgenden einige Ereignisse streifen, die für das Entstehen von Black Power entscheidend waren. Aufsehen erregte die Bürgerrechtsbewegung nach dem Zweiten Weltkrieg. Organisationen wie der National Association for Advancement and Colored People, die NAACP, und andere mobilisierten erfolgreich gegen die sogenannte Race Segregation, die vor allem im Süden der USA, aber nicht nur dort, bestand. An dieser Stelle ein wichtiger Einwurf: Wenn im US-Englischen von Race, zu Deutsch Rasse, die Rede ist, dann ist das ist es uns wichtig, darauf hinzuweisen, dass es sich hier um ein soziales Konstrukt handelt. Biologisch gibt es keine verschiedenen menschlichen Rassen. Und die Verwendung dieses Begriffes ist gerade vor dem Hintergrund der Shoah ein äußerst problematischer. Wenn wir ihn im Weiteren hier verwenden, geschieht das nur, um spezielle Ereignisse in der US-Geschichte und der Gegenwart bei ihrem allgemein verwendeten Namen zu nennen. Ja, die Bürgerrechtsbewegung nach dem Zweiten Weltkrieg, also vor allen Dingen in den 50er und frühen 60er Jahren, mobilisierte Millionen von US-Amerikanerinnen und Amerikanern auf der Basis der Gewaltfreiheit und des zivilen Ungehorsams. Boykotte, Sit-ins und Märsche in extrem rassistischen Wohngegenden gehörten ebenso dazu wie das konsequente öffentliche und juristische Eintreten gegen jede Form des institutionellen Rassismus. Die Bürgerrechtsbewegung stieß dabei auf extrem gewalttätige Reaktionen der US-Zivilgesellschaft und der staatlichen Institutionen, allen voran der Justiz und der Polizei sowie der Medien. Martin Luther King an der Spitze dieser Bewegung konnte aber auch viele Weiße dazu bewegen, die Gleichberechtigung von Afroamerikanerinnen und Amerikanern zu akzeptieren und aktiv zu fördern. Den ersten großen Erfolg konnte die Bürgerrechtsbewegung 1954 verbuchen. Das ist übrigens das Geburtsjahr von Mumia Abu-Jamal, über den ich vorhin gesprochen habe. So lange her zieht sich sein Leben durch diesen Kampf. Als der oberste Gerichtshof der USA zum ersten Mal in der Geschichte feststellte, dass die an den Schulen praktizierte sogenannte Rassentrennung nicht verfassungskonform sei. Diese Entwicklung der Justiz setzt sich bis in die frühen 1980er Jahre fort. Seitdem gibt es offiziell keine offen rassistischen Gesetze und Verordnungen mehr in den USA. Die gesellschaftliche Realität und vor allen Dingen die Codes, also die Gesetze, die sich eindeutig gegen Minderheiten richten und nur dafür geschrieben sind, um sich gegen diese zu richten, die sind allerdings nach wie vor in Kraft und die gesellschaftliche Realität hängt dem Anspruch von, wie es Obama mal formuliert hat, einem Post-Racial Society, also einer nicht mehr rassistischen oder rassistisch getrennten Gesellschaft, bei Weitem hinterher. Anfang der 1960er Jahre bildete sich das Students Nonviolence Committee um Stokely Carmichael. Sie sprachen als erste von Black Power und benannten Zusammenhänge zwischen der rassistischen Unterdrückung und der gesamten gesellschaftlichen Ordnung. Sie stellten sich frühzeitig gegen den Vietnamkrieg und suchten auch eine Zusammenarbeit mit Gewerkschaften und KriegsgegnerInnen. Eines ihrer Symbole war ein springender schwarzer Panther. Es gab Anfang der 60er Jahre viele Gruppen und Akteure, die für weitere Entwicklung von Black Power Bedeutung hatten. Malcolm X, den es nach einer durchaus Armut und rassistischen Gewalt geprägten Kindheit und Jugend mit anschließender Haft zunächst in die Nation of Islam gebracht hatte, wurde sehr schnell ein Verfechter bedingungsloser afroamerikanischer Selbstbestimmung, die er als das zentrale Interesse jeglicher emanzipatorischer Politik betrachtete. Die Bürgerrechtsbewegung und Martin Luther King betrachtete er als zu zögerlich und in ihrem Reformismus konnte er wenig abgewinnen. Innerhalb der NOI stieß er jedoch schnell an seine Grenzen. Sein steigender Einfluss in der afroamerikanischen Community brachte ihn in der Leitung der religiösen Organisation eine Menge Feinde, die ihre Autorität gefährdet sahen. Von diesen wurde er beschuldigt, schwarzen Rassismus zu predigen. Diese Beschuldigung hält sich in den USA und darüber hinaus eigentlich bis heute und trifft viele, die sich vehement und entschlossen für die Rechte und Minderheiten einsetzen. Allerdings vollzog Malcolm X nach seinem Austritt aus der Nation of Islam einen politischen Wechsel. Ab 1964 schloss er politische Kooperationen mit Bürgerrechtlern. Die Bekannten waren fast immer Männer. Darum wurde hier nicht gegendert. Nicht mehr aus. Nur ein Jahr später wurde er ermordet. Offiziell heißt es, seine Mörder waren Mitglieder der Nation of Islam gewesen, die ihn aus Rache für seine Abkehr umgebracht hätten. Inwieweit geheimpolizeiliche Maßnahmen hinter diesem Mord stecken, konnte nie öffentlich geklärt werden. Aufgrund der mobilisierenden Wirkung von Malcolm X in den frühen 1960er Jahren gehen jedoch viele davon aus, dass der Staat ein starkes Interesse an der Ausschaltung von Malcolm X hatte. Ja, ein weiterer wichtiger Name in dieser Zeit, schon zweimal gefallen jetzt, ist Martin Luther King, der über viele, viele Jahre hinweg einen sehr starken Einfluss auf die Entwicklung der Bürgerrechtsbewegung in den USA hatte. Er entwickelte sich kurz vor seiner Ermordung 1968 zu einem extremen Kritiker des Vietnamkriegs und machte deutlich, dass der ungerechtfertigte und brutale Vernichtungskrieg in Asien auch ein Spiegelbild des Krieges innerhalb der USA sei, der sich seit Gründung des Staates gegen alle nicht-weißen Minderheiten in diesem Land richtete. Er griff die fortgesetzte Armut der Afroamerikanerinnen und Amerikaner scharf an und formulierte eine progressive Variante des sogenannten amerikanischen Traums in seiner historischen Rede »I have a dream«, die er vor mehreren Millionen Demonstrantinnen und Demonstranten in Washington vor dem Weißen Haus hielt. Als er am 4. April 1968 ermordet wurde, brach ein Flächenbrand gleichend in vielen afroamerikanischen Ghettos der USA schwere Aufstände und Riots aus. Über 100 Jahre nach der sogenannten Abschaffung oder der offiziellen Abschaffung der Sklaverei war die Geduld der Menschen endgültig erschöpft. Frustration und aufgestauter Hass brachen sich ihre Bahn, was viele Tote und Verhaftete zur Folge hatte und die ohnehin dünnen Lebensgrundlagen vieler Ghettobewohnerinnen endgültig zerstörte. Die Reihe der Aufstände hatte bereits 1965 in Watts, einem armen Stadtteil Los Angeles, begonnen und sich bis heute in die 1990er öfter wiederholt hatte. In dieser Phase trat 1967 eine kurz zuvor gegründete Organisation auf den Plan, die den Weg afroamerikanischer Emanzipation ein für allemal um grundlegend neue Taktiken und vor allem ein neues Bewusstsein erweitern sollte, die Black Panther Party for Self-Defense, die BPP. Ursprünglich 1966 im kalifornischen Oakland von nicht einmal 40 AktivistInnen gegründet, konzentrierte sich diese Gruppe auf die bestimmenden Probleme des Ghetto-Lebens und bemühte sich dabei, konkrete Lösungen auf dem Wege der Selbstorganisation vorzuleben und anzubieten. Das erste Ziel war es, die extreme Polizeigewalt in den afroamerikanischen Ghettos zu beenden. Streifen der Black Panther Party rüsteten sich mit Notizblöcken, Gesetzbüchern, Fotoapparaten und Waffen aus, welche damals wie heute fast überall in den USA offen getragen werden dürfen. Sie verfolgten Polizeiautos und vor allem nachts und hielten immer neben ihnen an, um deren ständig stattfindenden Übergriffe gegen Ghetto-BewohnerInnen zu dokumentieren. Die Tatsache, dass sie dabei bewaffnet auftraten, verunsicherten die sogenannten Boys in Blue ungemein. Bereits nach 2 Wochen nächtlicher Fahrten der Black Panther Party stellte die Polizei in Oakland und San Francisco ihre Streifen in afroamerikanischen Ghettos komplett ein. Eine bisher unbekannte Erleichterung ging durch die Stadtteile. Noch nie zuvor war es möglich gewesen, vor allem nach Einbruch der Dunkelheit unbehelligt von Demütigungen, Kriminalisierung und vor allem schwerer Gewalt durch die Polizei auf die Straße zu gehen. Das hatte sich nun geändert. Die Black Panthers erfuhren für diese Aktion enorme Anerkennung innerhalb von wenigen Wochen, bildeten sich überall in US-amerikanischen Großstädten Ortsgruppen unter diesem Namen. Die Organisation wuchs innerhalb von einem halben Jahr von 40 AktivistInnen auf mehrere 10.000. Für alle, die sich schon mal mit politischer Organisierung beschäftigt haben, ist offensichtlich, welche enorme Begeisterung, aber auch Herausforderungen für die Beteiligten dahinter steckten. Die Panthers in den Ghettos förderten eine vorher nie gekannte Einstellung der Autonomie. Sie entwickelten Programme zur Müllbeseitigung, um die ständigen Seuchen einzudämmen. Sie versorgten Schulkinder aus armen Familien aller ethnischen Gruppen mit Essen, damit sie ihr verfassungsmäßiges Recht auf Bildung auch wirklich wahrnehmen konnten, organisierten Rechtshilfe und Ermittlungsausschüsse, hatten kostenlose Kleidertausch- und Ausgabestellen. Eine besondere Leistung bestand in dem Aufbau kostenloser Krankenhäuser, in denen Arme sogar operiert werden konnten, was vorher in den USA undenkbar gewesen wäre. Internationale Solidarität mit antikolonialen Befreiungskämpfen in Südamerika, Afrika und Asien gehörten ebenso zum Selbstverständnis dieser Organisation wie die Erkenntnis, dass nicht alle weißen Minderheiten ebenfalls Kolonien innerhalb der USA darstellen, wenn sie auch ohne klar definiertes Territorium. Aus Letzterem leiteten sich die Vorstellungen mancher Black Power Strömungen her, die als Entschädigung für die rassistische Geschichte der USA bis heute einen eigenen Bundesstaat, New Africa, fordern. Das hat jedoch nie zur Programmatik der BPP gehört. Ihr ging es ab 1967 um die komplette Umwälzung der gesellschaftlichen Verhältnisse, um die soziale Revolution. Ja, parallel zu der Arbeit in der Community, also im Stadtteil, organisierte die Black Panther Party Zehntausende, vor allen Dingen Jugendliche. Politische Analyse, aber auch Selbstverteidigung und der Aufbau einer unabhängigen Presse gehörten zum Lebensalltag vieler junger Panthers. Mumia Abu-Jamal zum Beispiel war einer von ihnen in der Ortsgruppe der Panthers in Philadelphia. Bereits als 15-Jähriger wurde er Pressesprecher und erhielt ungewollte Anerkennung durch das FBI, das ist die Innenpolizeibehörde der USA, der US-Regierung, die ihn auf eine Liste der 400 gefährlichsten Personen setzte, die im Fall staatlichen Notstands sofort zu internieren seien. Ähnlich wie bei vielen anderen Aktivistinnen und Aktivisten aus dieser Zeit stand Mumia seitdem unter permanenter Beobachtung. seine FBI-Akte umfasst nach bisher veröffentlichten Umfang. Die werden immer erst 25 Jahre später veröffentlicht, nachdem sie angelegt sind. Also im Augenblick umfasst die 700 Seiten. So lange hat das FBI ihn in seinem Leben begleitet. Hier deutet sich bereits an, dass der Staat dem Treiben der revolutionären Black Panther Party nicht tatenlos zusah. Während die Panthers erfolgreich viele andere Menschen motivierten, sich selbst bedingungslos für ihre eigenen Interessen zu organisieren und einzusetzen, begann das FBI unter J. Edgar Hoover die volle Kraft des sogenannten Counterintelligence Programs, das wird oft auch abgekürzt als COINTELPRO, zu Deutsch heißt das eigentlich Gegenspionageprogramm, gegen diese Black Panther Partei und die Bewegung der Black Power zu richten. Die Panthers motivierten Chicanos und Native Americans, was Ende der 60er Jahre zu den Gründungen der bedeutsamen Brown Berets und des American Indian Movement, AIM, führte. Sie waren solidarisch mit dem puerto-ricanischen Befreiungskampf, der sich in dieser Zeit enorm radikalisierte und in den 1970er Jahren eine lange Folge bewaffneter Aktionen gegen die kolonialistische Herrschaft der USA sowohl in Puerto Rico als auch in den USA selbst auslöste. Sämtliche Strömungen der weißen Linken näherten sich der BPP an und erkannten ihrem Antirassismus und revolutionären Internationalismus neue Anknüpfungspunkte, die in der vorherigen bipolaren Sichtweise politischer Auseinandersetzung zu einem Niedergang radikaler linker Politik in den USA geführt hatte. Auch wenn viele weiße Gruppen sicherlich nicht ihren eigenen Rassismus überwanden und ein eher funktionales Verhalten an den Tag legten, gingen aus dieser Zeit weltweite Impulse hervor, die noch heute die grundlegenden Diskurse der sogenannten Neuen Linken überall bestimmen. Interessant ist in diesem Zusammenhang auch, dass die Panthers die erste linke Organisation weltweit waren, die das Patriarchat und die Homophobie neben dem Rassismus thematisierten und gezielt die Zusammenarbeit mit Schwulen- und Lesbengruppen suchten. Ab 1967 organisierte die Partei strömungsübergreifende Verfassungskonvents, auf denen über zwei Jahre überall in den USA ca. 2 Millionen Menschen über eine neue revolutionäre Verfassung und damit über das Ziel einer klassenlosen Gesellschaft debattierten. Hatten die Staatswacht und ihre angegliederten Medien die Black Power Bewegung zuvor noch als nationalistische Hassgruppen diffamiert, wurde ihnen nun deutlich, dass hier eine ernsthafte Gefahr gegenüberstand, die ähnlich groß wie die radikale Arbeiterbewegung der USA gegen Ende des 19. Jahrhunderts war. Hoovers FBI hat seit 1952 bereits gegen alle als links oder vermeintlich kommunistisch verordneten Gruppierungen ein geheimes Programm zur Observation, Infiltration, Spaltung und letztendlich Auflösung gefahren. Also das sind Zitate aus dem Vorwort dieses Programms. Das sogenannte Counter-Intelligence-Programm oder kurz auch COINTELPRO. Intelligent war daran eigentlich nichts, aber es war höchst effektiv bei der Neutralisierung der Kommunistischen Partei der USA, später der Gewerkschaften und in gewissem Maße auch der Bürgerrechtsbewegung um Martin Luther King. Die Panthers bekamen nach den vergeblichen Versuchen der inneren Spaltung schnell eine bis dahin qualitativ neue Variante von COINTELPRO zu spüren. Gezielte Ermordung ihrer herausgestellten Aktivistinnen und Aktivisten. Oft wurde versucht, Konkurrenz oder persönliche Abneigung innerhalb der Panthers zu fördern oder Gangs in tödliche Gewalt mit den Panthers zu verwickeln. Auch lokale Polizeieinheiten wurden mit gezielten Falschinformationen dazu gebracht, Revolutionäre zu ermorden, wie zum Beispiel in Chicago, als die Polizei ein angebliches Waffenlager der Panthers stürmte und einen der einflussreichsten Organisatoren der Partei und dessen Leibwächter kaltblütig ermordeten. Ich rede hier von Fred Hampton und Mike Clark. Manchmal legten FBI-Polizisten auch selbst Hand an. Oft nahmen sie sogenannte Ermittlungen nach Festnahmen an sich, um dann vermeintliche Mordanschläge aufzuklären, um Verhaftete mit Hilfe gefälschter Beweise entweder in die Hinrichtungstrakte oder lebenslang ins Gefängnis zu bringen. Das ging und geht weit über die Black Panther Party hinaus, wie das Schicksal des indigenen Aktivisten Leonard Peltier oder anarchistischer Tierrechtsaktivistinnen der 1990er so anschaulich belegt hat. Die jahrelangen Spaltungsbemühungen des FBI zeigten Anfang der 1970er ihre Wirkung, als die Black Panther Party langsam aber sicher in drei Lager zerfiel. Während in New York und der Ostküste, vor allem in Philadelphia, sich revolutionäre Strömungen durchsetzten, die zum Teil auch den bewaffneten Kampf befürworteten, verlegten sich die ursprünglichen Gründungszusammenhänge in Kalifornien und der Westküste auf politischen Reformismus und die Teilnahme an Wahlen. Ab diesen Zerfallstendenzen konnte die Black Panther Party nie wieder die zentrale Rolle einnehmen, die sie davor hatte, auch wenn die einzelnen Strömungen regional noch bis zu Beginn der 1980er Jahre an bedeutenden politischen Auseinandersetzungen beteiligt waren. Es gelang dem FBI also genau wie in den 1950ern während des Kalten Krieges, eine bedeutende und die Grundordnung der USA herausfordernde Bewegung zu brechen. Während sich in Philadelphia aus den Resten der Black Panther Party die Black United Liberation Front unter Führung des vor einigen Jahren verstorbenen Reggie Shell bildeten, dachten in New York und anderen Regionen der Ostküste viele Aktivistinnen und Aktivisten über eine andere Methode des Selbstschutzes vor staatlicher Gewalt sowie eine Fortführung des revolutionären Kampfes nach. Dort gründete sich die Black Liberation Army, BLA, die ab Ende der 1960er bis in die 1980er den bewaffneten Kampf zur Überwindung der kolonialistischen und rassistischen Gewaltherrschaft in den USA aufnahm, zu dem sie sich entsprechend verschiedener UN-Konventionen als innere Kolonie der USA berechtigt sahen. Die zahlreichen politischen Gefangenen der BLA bezeichneten sich daher auch als Kriegsgefangene, Prisoners of War, die gemäß der bis heute geltenden UN-Rechtsauffassung nicht als kriminell oder Terroristinnen verurteilt werden dürfen. Die BLA, Black Liberation Army, fand in Teilen starken Zuspruch, obwohl sie in der afroamerikanischen Community als auch bei radikalen weißen Gruppen, wie zum Beispiel den Weather Underground, die ebenfalls versuchten, eine weitere Front gegen die Repression des FBI aufzumachen, um die Black Power Bewegung insgesamt zu unterstützen. Interessanterweise schaffte es die BLA in der Phase, vor allem in New York, Aktivistinnen aus sehr gegensätzlichen Anschauungen in ihren Strukturen zu vereinigen. Das reichte von Black Muslims bis hin zu Anarchistinnen und Anarchisten, die gemeinsam im bewaffneten Kampf eine Perspektive zur Überwindung des Rassismus und letztendlich auch des Kapitalismus sahen. Dabei gelangen der BLA etliche spektakuläre Aktionen, die sich in der radikalisierten Untergrundszene der 1970er extrem mobilisierend auswirkten. Eine können wir mal hervorheben, zum Beispiel 1979 die Befreiung von Assata Shakur, einer Aktivistin der Black Liberation Army, die ohne einen einzigen Schuss aus einem staatlichen Gefängnis befreit werden und nach Kuba gebracht werden konnte, ohne dass es dem Staat bis heute gelang, sie wieder einzufangen. Assata Shakur gilt heute im Alter von, ich würde schätzen, weit über 70 als zweitgefährlichste Frau der Welt nach Einschätzung der CIA und des FBI. Auf ihre Ergreifung in Kuba oder ihren Kopf sind im Augenblick, glaube ich, 4,5 Millionen US-Dollar ausgesetzt. So sehr ist die US-Regierung bis heute noch empört, dass diese Befreiung gelungen ist. Also ihr merkt, Assata Shakur, für die wirkten die 1968er auch weiter. Sie kann bis heute nicht offen agieren oder reisen, weil sie angeblich die zweitgefährlichste Frau auf diesem Planeten sein soll, dafür, dass sie gewaltfrei aus einem Knast befreit worden ist. Seit März 2012 nämlich bemüht sich das FBI gerade, ihrer wieder habhaft zu werden. Vergleichbare Bemühungen des FBI gegen andere geflohene Black Power Aktivisten gab es auch in Algerien, in Frankreich oder Portugal. Doch die sind in den letzten Jahren, also waren wirklich etliche in den letzten Jahren, erfolgreich abgewehrt worden, sind oft fehlgeschlagen, diese Auslieferungsversuche. 2013 zum Beispiel, ist ganz interessant, hat der oberste portugiesische Gerichtshof die Auslieferung von George Wright in die USA abgelehnt. Mit der Begründung, er hätte dort keinen fairen Prozess zu erwarten und ihm könnte die Todesstrafe drohen, was Portugal als Mitglied der EU grundsätzlich ablehnt. Interessant, wie ich finde. Eine tragische Aktion der Black Liberation Army fand 1981 bei dem Versuch statt, einen Geldtransporter der Firma Brinks auszurauben. In einer nicht beabsichtigten Schießerei wurden zwei Polizisten, ein Wachmann und ein Aktivist getötet. Mehrere BLA-Aktivisten sowie weiße UnterstützerInnen aus dem ehemaligen Weather Underground wie David Gilbert sitzen seitdem in Haft. Einer von ihnen, Sekou Odinga, kam vor 2 Jahren, nach über 34 Jahren Haft, jedoch frei. Er ist bis heute aktiv für die Befreiung anderer Langzeitgefangener. Ab Mitte der 1980er Jahre spielten die organisierten Black Power Gruppen eine zunehmend geringere Rolle in den USA. Was sich jedoch in den 1990ern und in den jüngsten Vergangenheit stark bemerkbar macht, ist der Einfluss von Black Power auf die US-amerikanische Subkultur, vor allem in der Literatur, grafischer Darstellung und im Hip-Hop. Derzeit werden viele Community-Ansätze von Black Power von Bewegungen überall auf der Welt neu entdeckt und kommen zum Teil gerade kombiniert mit weiteren Erfahrungen sozialer Bewegungen, zum Beispiel in der US-Occupy-Bewegung, der Black Lives Matter-Bewegung und vor allem in den aktuellen Gefangenenkämpfen zur Abschaffung der Sklaverei und der Gefängnisindustrie zum Tragen. Ziehen wir nun ein Fazit. Eine Bewertung der Wirkung der Black Panther Party und Black Power ist vielschichtig. In den weniger als 5 Jahren erreichte diese Organisation mehr afroamerikanische Teilnahme als 100 Jahre Bürgerrechtsbewegung, ohne deren vorangegangenen Erfahrungen diese enorme Mobilisierung und Verschiebung der gesellschaftlichen Barrieren doch nicht denkbar gewesen wäre. Die Anfang der 1970er bis für wenige Jahre einsetzende Reformära in den USA ist nur vor diesem Hintergrund erklärbar und brachte zumindest der zahlenmäßig kleinen afroamerikanischen Mittelklasse die Möglichkeit des sozialen Aufstieges, wie es sich letztendlich in der Wahl von Präsident Obama ausdrückte. Wenn heute zu Recht Martin Luther King im offiziellen Amerika gedacht wird, sollte jedoch allen klar sein, dass ohne die bedingungslose Hingabe vieler Panthers und anderer Black Power Aktivistinnen und Aktivisten, die sehr oft mit ihrem Leben und ihrer Freiheit dafür bezahlt haben, heute keine Afroamerikanerin und kein Afroamerikaner herausgestellte Positionen in Gesellschaft, Politik, Justiz oder Wirtschaft einnehmen würde. Das weiterführende Ziel der sozialen Revolution wurde zunächst nicht erreicht. Die Impulse der Black Panther Party wirken bis heute in der Gesellschaft fort und haben sicherlich eher auf reformistischer Ebene Einzug in sämtliche sozialen Bewegungen gefunden. Sei es die Anti-Todesstrafenbewegung, die Anerkennung papierloser Landarbeiterinnen und Landarbeiter im Süden und die damit verbundenen gewerkschaftlichen Kämpfe des Südens und Westens, die Antikriegsbewegung bis hin zur Occupy-Bewegung, die in den USA wesentlich mehr politisches Bewusstsein und Zusammenhang zu früheren Kämpfen als zum Beispiel ihr deutscher Gegenpart enthält. Interessant an der bis heute wirkenden, häufig negativen Beschreibung der Panthers und anderer Black Power Gruppen ist der ihnen oft zusammenhangslos unterstellte nationalistische Hass. Oft wird ihnen auch zusätzlich Antisemitismus vorgeworfen, der entgegen ihrer alle Gesellschaftsgruppen einschließenden Praxis eher auf die Vorstellungskraft derjenigen Rückschlüsse zulässt, die diese Vorwürfe erheben. Geradezu grotesk werden die geschichtslosen Vorwürfe dann, wenn in dem White Power Entwurf rassistischer Nazi-Skinheads aus den 1990er Jahren eine vergleichbare Geisteshaltung der Black Power Aktivisten der 60er Jahre hergeleitet wird, um vor allem ihre internationalistischen Ansätze damit zu diskreditieren. Dass solche Diskurse aber bis heute in den USA und darüber hinaus nicht enden, ist ein weiteres Anzeichen der fortgesetzten sozialen Sprengkraft der Ideen von Black Power. Eine unabhängige, eigenständige Organisierung als Basis strömungsübergreifender Überwindung von Rassismus, Ausbeutung und Krieg, was vom Staat als Exekutivkomitee des Bürgertums im Kapitalismus unaufhörlich und immer wieder mit allen Mitteln bekämpft wird. Dass heutige AktivistInnen aus der Repression gegen die Black Panther Party und andere im Rahmen von COINTELPRO lernen können, Spaltungen und Staatsterrorismus zu überwinden, liegt auf der Hand. In einem Beitrag für einen Antirepressionskongress in Hamburg sagte Mumia Abu-Jamal 2010, dass alle Methoden des FBI zur Zerschlagung der Panthers trotz offizieller Einstellung 1975 bis heute gängige Polizeipraxis darstellten. Nur ist das alles, was damals verborgen, also geheimdienstlich stattfand, heute längst in Gesetze gegossen und absolut legal. Wenn eine radikale Linke sich dieser gegen sie gerichteten Bestrebungen stärker bewusst wäre, könnte es ihr auch gelingen, sich nicht in Phasen der Bewegungshöhepunkte von oben spalten zu lassen und als große Masse weiter auf radikale gesellschaftliche Umwälzung zu drängen. Es wäre naiv zu glauben, dass sich der Staat von einer großen Masse Protestierender alleine beeindruckt zeigen und das Feld räumen bzw. sich an seine eigenen Gesetze halten würde. Ein direkter Zusammenhang mit der Ära von Black Power und für die heutige radikale Linke besteht sicherlich in den Amnestiebemühungen für die politischen Langzeitgefangenen aus der Black Panther Party und der vielen anderen aus Bewegungen dieser Zeit. Wenn es uns heute gelänge, die zum Teil bereits über 40 Jahre inhaftierten politischen Gefangenen endlich zu befreien, würde das zukünftigen Aktivistinnen und Aktivisten zeigen, dass die revolutionären Mobilisierungen auch in Phasen von Rückschlägen nicht komplett verloren sind und die Solidarität sowohl die Knastmauern überwindet, als auch alle weiteren Barrieren überwinden kann. Die Befreiung der Gefangenen schließt die eigene Befreiung auf dem Weg dahin mit ein. Ich wollte eigentlich jetzt eine lange Liste von Gefangenen aufzählen, die in den letzten 7-8 Jahren, wo es gelungen ist, die frei zu bekommen, Gefangene, die teilweise seit Anfang der 1970er Jahre gesessen haben. Aber ich glaube, das wäre wahrscheinlich zu verwirrend, weil ich dann die Hintergründe dieser Leute vorstellen müsste und das würde jetzt den Rahmen sprengen. Ich möchte mal, wir haben drüben so einen kleinen Flyer-Ständer aufgestellt. Da sind sehr viele, das sind nicht alles Leute aus der Black Power Bewegung, aber etliche, die noch immer in Haft sind, wo ihre Lebensgeschichten so umrissen sind, wo ihre Haftadressen stehen, weitere Webseiten. Und wir haben auch auf unserer Webseite mumia-hörbuch.de so eine Art Postamt für Gefangene, wo es auch eine Rubrik gibt, freigelassen. Wir haben nämlich das erfreuliche Erlebnis, wir haben 2013 angefangen, dieses Postamt für Gefangene zu betreiben, dass wir seitdem, ich glaube, 7 oder 8 Gefangene, die in diesem Postamt ursprünglich drin waren, inzwischen frei sind. Und teilweise wirklich aufgrund starker Einsätze internationaler Post und Beachtung, die diese Gefangenen gekriegt haben. Also wir haben das mitgekriegt in den Bewährungsanhörungen, dass Gefangene, die eigentlich schon nur noch von ganz wenigen Angehörigen überhaupt in Erinnerung gehalten wurden, auf einmal dadurch, dass sie massenhaft Post bekamen, diese Bewährungsausschüsse so beeindruckt waren, dass nach 30, 40 Jahren, die diese Bewegung ja jetzt hinter uns liegen, sich auf einmal jüngere Menschen aus anderen Teilen der Erde daran erinnern. Also wir wissen von einigen Gefangenen, dass das extrem geholfen hat in den letzten Jahren, dass sie dann doch im hohen Alter endlich freigekommen sind. Ein Beispiel möchte ich dann doch konkret machen, den eingangs erwähnten Mumia Abu Jamal. Knapp 37 Jahre praktische Solidarität haben zum Beispiel sein Leben, also das Leben des ehemaligen Pressesprechers der Black Panther Partei aus Philadelphia retten können. Mumia Abu Jamal ist seit Dezember 2011 nicht mehr von der Todesstrafe bedroht. Nun geht es genau wie bei 1000 anderer linker Aktivisten in den USA um seine Freilassung. In diesem Zusammenhang möchte ich euch nochmal erinnern, was ich anfangs gesagt habe. Wir sind am Sonntag, den 9. Dezember, nachmittags um 2 Uhr, vor der US-Botschaft. Die ist am Pariser Platz am Brandenburger Tor. Und wir fordern da die Freilassung von Mumia, als natürlich auch die Freilassung aller anderen Gefangenen. Und wir haben hier vorne Poster und die Flyer, die ihr seht, gibt es hier auch in großer Menge. Könnt ihr gerne auch ein bisschen mitnehmen und verteilen, wenn ihr Bock habt, um das weiter bekannt zu machen. Und wie gesagt, auf unserer Webseite, das Postamt für Gefangene, da findet ihr unheimlich viel mehr Hintergründe oder könnt euch hier auch Flyer nachher mitnehmen und anschauen zu den einzelnen Personen, die wir eben nur so kurz erwähnt haben. Weil wir denken, ja, es ist unheimlich wichtig, gerade wenn der Staat so eine extreme Rache gegen eine Bewegung ausübt, wie er gegen die Black Power Bewegung es gefahren hat, also mit Haftstrafen. Die MOVE-Gefangenen zum Beispiel, die hatten 1978 36 Jahre bis 100 Jahre Haft bekommen. Das sind nicht unübliche Strafen bei politischen Verfahren in den USA. Ja. Findet man sonst nicht so, aber in allen politischen Prozessen gibt es unglaublich brutale Haftstrafen. Zwei von den MOVE-Gefangenen, das waren 9 damals, die 78 eingefahren sind, sind gestorben in Haft. 2 sind dieses Jahr freigekommen nach 40 Jahren Haft. Das ist jetzt genau 40 Jahre her. Das ist im Mai, glaube ich, sind sie inhaftiert worden. Einer ist, wie gesagt, vor 2 Wochen freigekommen. Es sind 7 oder 8 Black Panthers in den letzten Jahren freigekommen, die so lange Haftstrafen haben. Und jüngere Entwicklungen, zum Beispiel bei Mumia Abu Jamal, machen uns deutlich, dass immer da, wo Bewegung ist, da, wo Kampf ist, da, wo Öffentlichkeit ist, sich Sachen auch bewegen. Ich weiß nicht, wie weit ihr vertraut seid mit seinem Fall, aber es hat am Montag, Montag hat es eine Gerichtsanhörung in Philadelphia gegeben und es ist nicht komplett ausgeschlossen, dass Mumia Abu Jamal ein neues Verfahren kriegt, dass es Ende diesen Jahres, wahrscheinlich Anfang Dezember, eine Entscheidung geben wird. Deswegen finden wir diese Kundgebung halt auch extrem wichtig und jetzt über diesen Fall zu reden, um eben Bewusstsein zu schaffen, mehr Leute darauf schauen zu lassen, weil das sind ja keine abstrakten Geschichten, über die wir hier reden. Das sind reale Menschen und auch wenn die Kämpfe der Black Power Bewegung heute so nicht mehr fortwirken, wissen wir alle, dass gerade aus dem reformistischen Ansatz der Black Power Bewegung heute wichtige Impulse in der US-Gesellschaft laufen. Ich meine, die so heterogen die Black Lives Matters Bewegung auch ist, sie ist in vielen, vielen Regionen der USA extrem erfolgreich, was die sogenannte Strafrechtsreform angeht. Also gerade eben dieses Erbe aus der Black Power Zeit, dass sich eine Gefängnisindustrie gebildet hat. Also ursprünglich gab es eine starke Repression gegen die Black Power Bewegung und ähnliche Bewegungen. Und in deren Anschluss, so ab Mitte, Ende der 70er Jahre unter Jimmy Carter, setzte dann eigentlich die Gefängnisindustrie ein, die dann unter Ronald Reagan in 80er Jahren zu einem Massenphänomen geworden ist. Und heute, wie gesagt, 2,3 Millionen Gefangene, das klingt jetzt für euch vielleicht ein bisschen abstrakt, aber ich kann es vorweg sagen, es ist ungefähr ein Viertel aller Gefangenen auf der Welt. Es gibt kein Land der Erde, was mehr Menschen einsperrt und ausbeutet. Nicht mal China und die Russische Föderation zusammen haben so viele Gefangene. Das sind UN-Zahlen, also nicht irgendwelche linken Pamphlete, das sind offizielle Angaben der UN. Und wie wir ja eingangs hergeleitet haben, können wir gerne noch darüber reden, ist diese moderne Gefängnisindustrie, die jetzt im Augenblick seit eigentlich der Ära Reagan, also seit Anfang der 80er Jahre, enorme Profite für das Kapital in den USA erwirtschaftet, die direkte Fortsetzung der Sklaverei, auch wenn sie einen anderen Namen hat. Und die Ansätze von Black Power sind die, die dieses System am meisten herausfordern und im Augenblick an verschiedensten Stellen der USA Bewegung in die Sache bringen. Also da ändert sich gerade was. From all around you, why you hardly seem to want what's yours, you hardly seem to care. If you love the sun, it's where you come from, then you had better dare to seize the time. The time is now, oh, seize the time, and you know how. You tell me soul is real and your soul must survive. Yet I see they've taken liberties with your souls and your lives. Don't tell me that you lack concern for all that you must be, 'cause I know you know you must not be turned, and I know that you can see. Liberty, because you've been denied. Well, I think that you're mistaken, or then you must have lied. 'Cause you do not act like those who care. You've never even fought for the liberty that you claim to lack, or have you never fought? So, unsere heutige Spezialsendung zu 1968, Black Power und dem linken Internationalismus dieser Ära geht jetzt zu Ende. Wer das Ganze nochmal hören will, kann das in einigen Stunden auch auf unserem Blog tun. Dann wird dort der Podcast veröffentlicht sein. Ich sage den Blog mal kurz an, radioaktivberlin.blogsport.de. Ich möchte nochmal auf Freitag auf die Radioparty verweisen. Die Soli-Party hier fürs Freie Radio Berlin kommt, feiert mit uns, unterstützt uns. Zahlreiche Bands spielen dort auf, DJs. Es wird sehr, sehr bunt. Und zwar findet das Ganze statt in Schöneberg in der Roten Insel in der Mannsteinstraße 10. Das letzte Wort hat wie immer in dieser Sendung der gefangene Radiojournalist und Black Panther-Pressesprecher Mumia Abu-Jamal. Das wird so lange bleiben, bis er hoffentlich bald frei ist. Mein Name ist Markus, ich verabschiede mich, macht's gut, tschüss. My name is Mumia Abu-Jamal. I'm a journalist, a husband, a father, a grandfather, and an African-American. I live in the fastest growing public housing tract in America. In 1981, I was a reporter for WUHY-FM and president of the Philadelphia Association of Black Journalists. Currently, I'm a writer and public radio commentator. I've been a resident on Pennsylvania's death row. This is Mumia Abu-Jamal.